Drittes Kapitel: Zwei Kardinalirrtümer der papyrologischen Wissenschaft. Mit der im Eingangskapitel besprochenen Eigenart des Christentums, seinem Heilscharakter nach eine Geschichtsreligion zu sein, hängt zusammen, dass das Christentum zwangsläufig eine Tradition und damit Buchreligion darstellt. Ein sicheres Wissen von geschichtlichen Ereignissen kann nur durch echte Schriftzeugnisse überliefert werden. Sehr bald nach seiner angeblichen Entstehung soll auch das Christentum die Kunde von den sein Wesen ausmachenden geschichtlichen Ereignissen in mehreren Büchern, den Evangelien, schriftlich fixiert worden sein. Wir haben gehört, dass bereits um das Jahr 90 alle vier Evangelien in Niederschriften vorlagen und dann sofort in den Christengemeinden vervielfältigt wurden. Als Schreibmaterial diente zuerst Papyrus, dann das Pergament und viel später das Papier. Evangelienhandschriften auf Papyrus aus uralter Zeit müssen darum, wenn sie echt sind, als besonders wertvoll gelten. Neu ans Licht kommende alte Handschriften verlangen eine Untersuchung und Beurteilung. Über zwei Punkte vor allem muss Gewissheit oder doch Wahrscheinlichkeit gefordert werden: über Alter und Herkunft, also den Entstehungsort der Handschrift. Das geschieht unter Anwendung bestimmter altherkömmlicher Begutachtungsregeln, die seit Jahrhunderten befolgt werden und allesamt darauf hinauslaufen, die Eigenschaften eines neu entdeckten Kodex, insbesondere das Material und die Schrift, mit denen schon bekannter Handschriften zu vergleichen, die als echt gelten. Der Prozess des Vergleichens ist mithin das Hauptcharakteristikum dieser Relativmethode. Was diese sich im Kreise bewegende, quasi kritische Methode wert ist, hat uns eben erst der Fall P52 gelehrt. Und die Leser meiner Schriften über die Fälschung der deutschen Geschichte haben hunderte von Malen Gelegenheit gehabt, die völlige Untauglichkeit des vergleichenden Untersuchungsverfahrens in den Fragen der Echtheit einzusehen. Letztlich können Echtheitsfragen nur durch den Rekurs auf innere, psychologische Gründe entschieden werden, was sich ja bei P52 erneut bestätigt hat. Wie stumpf und brüchig die übliche Relativmethode ist, wie zweifelhaft die mit ihr erzielten Ergebnisse bleiben, lässt sich leicht erkennen. Setzen wir den Fall, es lägen alte Schriftstücke aus Papyrus oder Pergament vor, die allgemein für echt gelten. Nun vergleichen wir eine neu entdeckte Handschrift oder Bruchstücke davon bezüglich Material und Schriftcharakter mit den echten Stücken und stellen Gleichheit bzw. große Ähnlichkeit fest. Sind wir dann berechtigt, aufgrund dieses Befundes die neu gefundene Handschrift ebenfalls für echt zu erklären? Unsere Paläographen, mögen sie es mit Papyrus oder mit Pergament zu tun haben, werden schwerlich lange zögern, die Echtheit für erwiesen zu betrachten, obwohl ihnen wohl bekannt ist, dass geschickte Fälscher ein hohes Alter des Materials vortäuschen und die Schriftzüge mit Leichtigkeit nachahmen können. Freilich, wenn fälschende Stümper sich ans Werk machen, dann wird ihnen der Fachmann bald auf die Schliche kommen. Aber von jeher gab es Fälscher, die Meister ihres Faches waren und deren Erzeugnissen gegenüber die herkömmlichen Vergleichsmethoden machtlos sind. Man weiß doch aus vielfacher Erfahrung, was schon Einzelgänger an wunderechten Falsifikaten zu leisten vermögen, und sollte nachgerade auch das Wichtigste wissen und beherzigen, dass die Fälschung althistorischer Dokumente in großem Maßstabe als Genossenschaftsarbeit betrieben wurde und gebotenenfalls noch immer in Angriff genommen werden kann. Es muss ferner bedacht werden, dass die Gemeinschaftsfälscher häufig auf lange Sicht gearbeitet haben. Die Falsifikate ruhen viele Jahrzehnte in einer Bibliothek, im Schutt einer römischen oder altägyptischen Ruine oder Grabstätte, ehe sie planmäßig entdeckt werden. Womit zusammenhängt, dass derartige Aktionen nicht um eines materiellen Gewinnes willen unternommen wurden, sondern aus bestimmten idealen Beweggründen erfolgt sind. Man tut gut, die Erwägung nicht außer Acht zu lassen, dass archäologische Fälschungen in Ausführung eines Auftrages geschehen können, also nicht der Falsifikator, sondern der Auftraggeber die treibende Kraft ist und Ziel und Weg des Unternehmens bestimmt. Wir nehmen jetzt ein Beispiel vor, um das Allgemeine am Besonderen und Konkreten zu veranschaulichen. Bis zum Jahre 1850 waren 4 große alte Bibelhandschriften aus Pergament bekannt, die ursprünglich wohl alle vollständig waren, also das Alte und das Neue Testament in griechischer Sprache enthielten. Heute weisen allerdings alle Handschriften oft beträchtliche Lücken auf und eine umfasst nur die Evangelien und die Apostelgeschichte. Diese 4 Handschriften sind Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, Codex Ephraemi und Codex Bezae. Wir werden uns mit diesen großen 4 bald ausführlich beschäftigen. Hier mag die Angabe genügen, dass die Überbleibsel aus dem 4. und 5. Jahrhundert sein sollen. Im Jahre 1859 gab es in der theologischen Welt eine Riesenüberraschung. Ein protestantischer Theologe, Konstantin von Tischendorf, brachte aus dem Orient eine neutestamentliche Handschrift nach Petersburg, die an Alter und textlicher Bedeutung den 4 Hauptkodizes gleichrangig war. Es ist der auch durch seine äußerlichen Schicksale berühmte Codex Sinaiticus, S oder auch Aleph, heute im Britischen Museum London. Die Entdeckung erfolgte unter aufregenden Umständen in einem am Fuße des Sinai liegenden Klosters. Das auf kostbarem Pergament geschriebene prachtvolle Exemplar der gesamten griechischen Bibel war bereits vor Tischendorfs Ankunft im Kloster zerstückelt worden und unser Reisender bemerkte schon bei einem früheren Besuch lose Pergamentblätter der Handschrift, die von den Mönchen für den Ofen bestimmt waren. Tischendorf kam also gerade zur rechten Zeit, um den kostbaren Schatz vor gänzlicher Vernichtung zu retten. Wie liederlich und wie dumm vor allem müssen doch jene Mönche gewesen sein, dass keiner von ihnen, auch nicht der Bibliothekar oder der Abt des Klosters, den Wert des altehrwürdigen Kodex begriffen. Ausgerechnet das beste Stück ihres Bestandes wollten sie verfeuern. Doch wenden wir uns wieder den Problemen der Handschriftenfälschung zu. Wir zitieren Frater G. Kenyon. Ein komischer Zufall spielte sich nach dem Bekanntwerden von Tischendorfs großer Entdeckung ab. Ein erfindungsreicher Grieche, Konstantin Simonides, hatte um 1855 eine Anzahl von Handschriften nach London gebracht, darunter auch eine angeblich verloren gegangene ägyptische Geschichte von einem gewissen Uranius. Der bekannte Gelehrte W. Dindorf hielt sie für echt und bereitete eine Ausgabe vor. Aber als schon ein paar Bogen gedruckt waren, entdeckte ein anderer deutscher Gelehrter, dass die Chronologie ganz offenbar aus einer modernen Darstellung stammte. Der Betrug wurde nach kurzer Auseinandersetzung aufgedeckt. Tischendorf war bei der Entlarvung des Schwindlers beteiligt gewesen und Simonides nahm Rache, indem er erklärte, der Uranius sei vollkommen echt, doch habe er eine andere Handschrift selbst geschrieben, nämlich den Codex Sinaiticus, den er 1840 nach einer Moskauer Bibel auf dem Berge Athos in einer Zeit von etwa 6 Monaten hergestellt habe. Die Unmöglichkeit dieser Geschichte war offenkundig, denn 1840 war Simonides erst 15 Jahre alt. Es war ganz ausgeschlossen für ihn, 350 große Blätter alten Pergaments zu bekommen. Die Abschrift ließ sich in 6 Monaten gar nicht herstellen und eine Moskauer Bibelausgabe mit einem ähnlichen Text ist überhaupt nicht vorhanden. Außerdem ist der Kodex von zumindest 3 verschiedenen Schreibern geschrieben und zeigt eine große Anzahl von Korrekturen von verschiedener Hand. Für den Charakter des Simonides ist weiterhin bezeichnend, dass er ein wenig später berichtete, er habe unter den ägyptischen Sammlungen eines Herrn in Liverpool ein Papyrus-Exemplar des Matthäus, das 15 Jahre nach der Himmelfahrt geschrieben worden sei, zusammen mit Handschriften des Jakobus- und Judasbriefes aus dem 1. Jahrhundert und andere ähnlich aufregende Dinge gefunden. Diese genialen Fälschungen sind heute noch in Liverpool zu sehen.